Der wütende Herkules von Euripides, übersetzt von Friedrich Heinrich Bothe. Personen: Herkules oder Herakles, Megara, Amphitryon, Theseus, Lykos, ein Bote, Iris, Lyssa, die Göttin der Wut, der Chor, thebische Greise. Die Szene ist in Theben. Amphitryon, Megara und Herkules Kinder um den Altar Zeus des Retters gelagert. Amphitryon, wer kennt den Mann nicht, dessen Braut auch Zeus erkor, Amphitryon von Argos, des Alkaios Sohn, des Perseiden, den Herakles Vater nennt, mich, dieser Stadtbeherrscher, wo einst Männer sah, der Erde Schoß entblühet, Ares Wut entrann, der eine kleine Zahl nur, welche Kadmos Stadt der Söhne gründet, und dem Stamm entsprang Kreon, der Sohn Menoikeus, dieses Reiches Herr. Kreon, des Tochter Megara geboren ward, an deren Hochzeitfeier zu der Flötenton aufjauchzten die Kadmeier, da ins Vaterhaus der weltberühmte Herkules sie einst geführt. Thebe verließ drauf, welches mich aufnahm, mein Sohn, und seine Schwäger und die Gattin Megara, nach Argos hin verlangend, der Zyklopenstadt, von der ich ehmals flohe, da Elektryon ich hat ermordet, meiner Kümmernis ein Ziel zu setzen und zu kehren in sein Vaterland, gab für die Rückkunft mein erzeugter großen Lohn dem Sohn Nikipes alles Lands Entwilderung, zu der ihn Hera stachelt oder sein Geschick, und all die andern Taten hat er jetzt vollbracht, bis auf die letzte, denn hinab durch Tenaros Schlund stieg er zu den Schatten, den dreileibigen Hund an das Licht zu führen, doch nun kehrt er nicht. Ein alt Gerücht geht aber im Kadmeierland, es habe Lykos hier gelebt, Dirkes Gemahl, und diese Stadt, die siebentorige, beherrscht, eh denn im Reich Aonia die weißgauligen Sprösslinge Zeus, Amphion und Zethos regiert. Des Sohn, der gleichen Namen mit dem Vater hat, kein Theber, sondern von Euböa hergeschifft, erwürgte Kreon und bezwang drauf seine Stadt, die er in rettungslosem Aufruhr überfiel. Dass Kreon mein Verwandter war, es wird auch mir ein großes Unglück werden, wie mich alles mahnt, denn nun in Erdabgründen Herkules verzeucht will Lykos, dieser edle Fürst der Theberstadt, ermorden meines Sohnes Söhn und sein Gemahl ermorden drauf und, Mord durch Mord auslöschend, dann auch mich, wenn mich unnützen Greis zu Männern er noch zählet, daß erwachsen einst die Kinder nicht von seinem Mörder fodern des Großvaters Blut. Da floh ich, denn in diesem Hause ließ den Greis zum Schutze seiner Kinder Herkules zurück, da er in schwarze Finsternis hinunterstieg, mit ihrer Mutter, sie dem Tode zu entziehen, hieher, und sitz am Altar des Erretters Zeus, den einst ein Denkmal schönes Siegs aufrichtete, da er gebeugt die Minyer, mein edler Sohn, doch allbedürftig hüten wir das Heiligtum tranklos und sonder Speis und Kleid aufs kalte Land die Seiten legen, denn dem Haus hat aufgedrückt sein Siegel Lykos und verbannt uns rettungslos, weil von den Freunden mancher nun nicht mehr uns kennt und wahre Freund ohnmächtig uns zu helfen sind. So ist die Unglücksstunde stets den Sterblichen der Freundesproben sicherste, die nimmermehr erfahren möge, wer mich auch nur halb geliebt. Megara, o Greis, der einst die Taphier bezwungen hat, anführend glorreich das besperrte Thebervolk, wie dunkel ist uns Sterblichen der Götterrat. Da Kreon lebte, teilt ich meines Vaters Glück, der reich an Schätzen hochgefeiert ward vor dem und groß an Herrschaft, welcher lange Speere stets nachjagen, schwebend ob den Häuptern glücklicher. Auch Kinder hat er und verlieh die fürstliche Jungfrau zu schönem Bunde deinem Heldensohn. Nun schwand dahin mir alles mit dem Sterbenden, und mir und dir, Greis, drohet Tod und diesen auch, Herakles jungen Kindern, die, der Henne gleich, ich unter meine Fittige versammelte. Sie treten, forschend einer nach dem andern her und sprechen, »Mutter, sag, wo ist der Vater hin? Was macht er jetzt? Wann kommt er?« Kindlich unbedacht suchen sie den Vater, aber ich zerstreue sie mit tröstlicher Verheißung und bewunder es, wenn unser Tor klirrt, wie sich jeder Fuß erhebt, dahin zu fallen an das väterliche Knie. Nun also, welche Hoffnung blieb, Amphitryon, dir übrig, denn jetzt trauen wir auf dich allein, da ich von stärkern Wachen überall umringt, die Thebergrenz hinüber nicht mehr fliehen kann und auch die letzte Zuversicht auf Freundesschutz mir nun verschwunden. Rede, was ersannest du, nur Zeit noch zu gewinnen, uns Ohnmächtigen und uns zu retten aus der drohenden Gefahr? Amphitryon, o Tochter, solch beginnen ist kein leichtes Werk und nimmer zu vollenden ohne Mühe und Not. Megara, was blickst du trüber? Liebst du so das Sonnenlicht? Amphitryon, ich freue sein mich und der Hoffnung horch ich gern. Megara, auch ich nur Undenkbares denke nimmer, Greis. Amphitryon, des Übels zögern ist ja schon Erleichterung. Megara, mich ängstet nur die jammervolle Zwischenzeit. Amphitryon, entraffte doch, o Tochter, ein glückseliger Tag dieser Trübsal, die uns nahte, mich und dich, und käm einmal dein Gatte dir, mein Sohn, zurück. Doch sorge nicht, nein, trockne deiner Kinderblick den Tränen feuchten, tröstend und mit traurigem Betruge, froher Dichtungen betrüge sie. Ermüden muß er endlich auch das Mißgeschick, gleich Windeshauchen, welche nicht stets heftig wehn, und ewig ist nicht menschliche Glückseligkeit, denn eines weicht vom andern und nichts bleibt getreu. Der aber ist der Beste, der im Busen stets Hoffnung bewahret, nur der Bösewicht verzagt. Der Chor, Strophe. Zum hoch giebligen Palast und des Kreises Lager kommt, am Stabe den Fuß erhebend, dieser Chor, der traurigsten Wehklagesänger, gleich dem weißen Vogel. Nur Worte, nur Schatten, bildes blasser Schimmer, nachtgeborner Träume. Erzitternd zwar, doch willig nahen wir. O Kinder, Kinder, vaterlos seid ihr, o du Alter und du arme Mutter, deren Ehgemahl weilt im Schattenreiche. Gegenstrophe. Werde der Fuß nicht matt und schwer die Glieder, wie dem Mann, der Felshöhn hinanbejochte Füllen treibt, im Wagen dann des Erzes schwere Scholl herabzuführen. Ergreife du Händ und Kleider mir, wenn etwa wankt der schwache Fußtritt. Geleiter, sei der Greis dem Greise, der mit den Waffenbrüdern ein Jüngling, junge Schafte schwang, in schöner Vorzeit, hochgefeiertes Vaterland, dich schmückend. Die Kinder betrachtend, seht, wie dem Vater gleich auf unsere Schar der Augen Gorgonenblick herstrahlt, traun nicht das Unglück, wich von diesen Kindern noch ihres Stammes Lieblichkeit. Hellas, ach, welche Kriegshelden verlierst du, dieses Stamms beraubet, jedoch es naht ja Thebens König dort herbei, Lykos, und wendet zu des Zeus Altare sich. Lykos tritt auf, von Sklaven begleitet, Amphitryon, Megara, der Chor. Lykos, dich, Herkules, Erzeuger, und dich, sein Gemahl, befrag ich, wann's vergönnt ist, doch es ist vergönnt, mir, eurem Herrn, zu forschen, was mir wohl gefällt. Wie lange noch hindehnen wollt ihr eure Zeit? Seht Hoffnung ihr und vor dem Tod noch einen Schutz? Ihr meinet wohl, heimkehren aus dem Schattenreich, werd ihr Erzeuger, auf die Knaben deutend, dass ihr ungeziemende Wehklagen anhebt, weil ihr beide sterben sollt? Du füllst mit eitler Prahlerei ganz Griechenland, dass Zeus mit deiner Gattin einen Gott erzeugt, du aber rühmst dich eines Helden Ehgemahl. Was hat denn Großes dieser dein Gemahl vollbracht, wenn eine Sumpfschlang etwa er vernichtete und den Nemea-Löwen, den er fing im Netz, dann rühmend in den Armen hab er ihn erdrückt? Drob hadert ihr, deswegen also soll der Tod nicht treffen diese Kinder eures Herkules, der nichtig zwar, doch Ruhm der Tapferkeit erschlich in Tiergefechten, denn in anderem war er schwach. Er, welcher nie am linken Arme trug den Schild, noch Speeren nahte, nein, den Bogen in der Hand, die feigste Wehr hielt, immer nur auf Flucht bedacht, denn Männermut bewähren Pfeil und Bogen nicht, nein, der nur ist ein Mann, der kühn entgegenschaut der raschen Speerfurch in den Reihen seines Heers. Euch nun zu töten treibet nicht schamlose Wut mich, sondern Vorsicht, denn ich weiß wohl, ich erschlug Kreon, den Vater Megaras, und herrsche so, drum will, erziehend diese Söhn, ich wider mich nicht selber waffnen, strafende Gerechtigkeit. Amphitryon, so möge Zeus des Sohnes Zeus Beschützer sein, jedoch, so viel an mir ist, werd ich, Herkules, zwar nur mit Worten offenbaren dieses Manns Torheit, denn schnöde Lästrung hast du nicht verdient. Zuerst das Undenkbare, denn undenkbar ist Feigheit an dir, vermein ich des Kronitensohn. Zuerst denn Götter zeuget, wend ich dieses ab. Zeus Blitz, du Zänker, und die Donnerrosse frag, die er dahintrieb, wieder geh's Gigantenbrut und, durch die Seiten schnellend fliegendes Geschoss, ein schönes Siegsfest mit den Göttern feierte, auch trotzigen Zentaurenvolks vierfüßige Schar, frag in Pholoe, schändlichster der Könige, wen sie der Menschen tapfersten dir nennen wird. Traun, meinen Sohn, der, meinst du, seinen Ruhm erschlich, doch frägst du deinen Dürrfüß im Abantenreich, wird schwerlich er dich preisen, denn du tatest nichts Ruhmwertes, das dir zeugen mag dein Vaterland. Die weiseste Erfindung aber, Bogenkunst, verschmähest du? So höre, dass du weiser seist. Sklav seiner Waffen ist der schwer Bewaffnete, und wenn die Nebenmänner nicht gleich tapfer sind, trifft um der Nachbarn Feigheit auch ihn selbst der Tod. Zerbricht ihm gar die Lanze, mag er waffenlos sich nicht erretten, einzig durch der Hände Kraft. Wes Faust dagegen wohl geübt den Bogen führt, der schützet, tausend Pfeil auf andere fortgeschnellt, das teuerste, sein eignes Leben in der Schlacht. Denn fern sich stellend, wehret er dem Feindesheer und unsichtbaren Pfeilen, fällt der Sehende, er aber selber gibt sich nie dem Gegner bloß, stets wohl gesichert, und der Kriegsweisheit Triumph ist dieses Jahr, die Widersacher züchtigen und, sich bewahrend, keines Zufalls Sklave sein. Dies hatt ich zu erwidern, Fürst der Theberstadt, auf jenes, des du meinen Sohn beschuldigest. Die Kinder aber, sage mir, was taten sie, was willst du sie ermorden? Zwar klug bist du traun, wenn edle Heldensöhne selbst ein Bösewicht du fürchtest, doch mir deucht es ein zu hartes Los, daß deiner Feigheit unser Stamm erliegen soll, da uns der Sieg ziemt über dich und dir der Tod, wenn Zeus die Schickung fügte nach Gerechtigkeit. Verlangst du denn das Zepter dieser Stadt für dich, so lass uns ruhig aus dem Theberlande ziehn und nicht Gewalt brauch, dass du nicht Gewalt erfährst, wenn sich des guten Glückes Hauch veränderte. O Land des Kadmos, dir auch ruft Amphitryon Schmähworte zu in ungeahntem Missgeschick. Also beschützt ihr Herkules und dessen Stamm, der einzig alle Minyer im Feld empfing und, frei empor zu schauen, euch verliehen hat? Auch Hellas lob ich nicht und trag es nimmermehr stillschweigend, daß sie meinem Sohn so feig vergilt. Hellas, die diesen Kindern Feuer, Speer und Schild darbringen mußte, zur Vergeltung, daß ihr einst Herakles Land und Meere mühvoll reinigte. Doch das gewährt euch, Kinder, nicht die Theberstadt noch Hellas, und auf mich allein, den schwachen Freund, seht ihr, der nichts hat als der Zunge leer Geräusch, denn jene stark entflohe der sonst tapfern Hand, vom Alter bebt das Knie mir und die Kraft ist hin. Wär ich ein Jüngling, mächtig mein noch wie zuvor, nähm ich den Speer und färbte dem sein blond Gelock, auf Lykos deutend, mit seinem Blut, das über die atlantische Grenz er entwich, ohnmächtig meinem Rächer Stahl. Der Chor. O seht, wie stets den wackern Menschen Redekraft einhaucht die Gottheit, ob sie auch unkundig sind. Lykos. Du Türme schmähret immer wieder mich empor, ich will erwidern böses Wort mit böser Tat. Auf, zum Parnas entsendet und zu Helikons Bergschlüften Männer, welche Eichenstämme stracks mir fällen und herführen in die Theberstadt. Dann häufet um den Altar rings das Holz empor, und so verbrennt sie alle. All erwürget sie, auf das sie wissen, Kreon nicht, der Tote sei hinfort Gebieter, sondern ich im Thebervolk. Zu dem Chore. Ihr aber Greise, die ihr meinem Sinn zu Trotz hieher gekommen, bald beklagt ihr nicht allein Herakles Kinder, sondern euer eignes Haus, wenn Mißgeschick es faßte. Nicht vergesset mir, daß Sklaven ihr geworden seid und ich der Herr. Er geht ab. Der Chor. O ihr, der Erdentsprossene, die Ares vordem des Drachen gierige Kiefer leerend säete, hebt ihr die Stäb itzt, eurer Hände stützen nicht empor, und Blut besudelt das unheilige Haupt dieses Mannes, der, dem Thebervolke fremd, der feigste Flüchtling, Kadmos Jünglingen gebeut? Doch uns zu meistern rühmest du dich nimmermehr, sollst, was mit vieler Mühe diese Hand erwarb, nicht haben. Weich, woher du kamst, und frevle da, denn hier, solang ich lebe, sollst du nimmermehr Herakles Söhn ermorden. Nicht so tief verbirgt der Erde Schoß den seinem Haus Entrissenen. Du kamst ja, ein Verderber, uns in unser Land, und jener, ein Wohltäter, hat des keinen Dank. Jedoch, was streb ich rastlos, auch im Tode noch dem Freund zu helfen, wo es Freund am meisten braucht. O meine Rechte, wie verlangst du nach dem Speer, doch deine Ohnmacht löschet das Verlangen aus, sonst hätt ich ihn gebändigt, der mich Sklave schalt, und hätte ruhmvoll diese Theberstadt bewohnt, auf die er trotzet. O der jammernswerten Stadt, die krankt an Aufruhr und erliegt durch Frevlerrat, nie hättest du sonst einen Herrn wie den erwählt. Megara. Ihr Greis, ich lob euch, denn gerecht ist solcher Zorn, den Freunde zürnen um der Freunde Mißgeschick, daß ihr nur unserthalben eurem Herrn ergrimmt, nicht leiden möget. Aber nun, Amphitryon, vernimm auch mein Wort, ob es dir vielleicht gefällt. Ich liebe diese Kleinen, und wie liebt ich nicht, die ich geboren, um die ich litt. Das Sterben deucht auch mir ein Unglück, aber der Notwendigkeit zu widerstreben solches scheint mir Torenwerk, da unser Schicksal tot ist. Gehen wir in den Tod, nicht hingewirkt durch Feuerflammen zum Gespött der Feind, ein größer Übelgreis, denn selbst der Tod. Viel schöne Taten fordert unser Stamm von uns, dich hebt vom Staub erkämpfter Lanzenruhm empor, den feiges Sterben nimmermehr beflecken muß. Und mein erhabner Gatte, der kein Zeugnis braucht, möcht also nicht errettet sehen sein Geschlecht, das böser Ruf es träfe, denn die Edlen selbst verfolgt um ihrer Kinder Schmach die Lästerung. Mir aber ziemt es, nachzueifern dem Gemahl. Betrachte, wie ich selber, deiner Hoffnung Grund, meinst du, dein Sohn kehrt wieder aus der Erde Schoß? Wann kam zurück ein Toter aus dem Schattenreich? Gedenkst du gar noch, Lykos zu besänftigen? Man soll ja widerstehen einem törichten Feind und nur Weisen weichen und Großmütigen. Denn leicht von dir gescheuet wird der Weis ein Freund. Auch der Gedanke kam mir, ob wir nun erflehen der Kinderrettung, aber unglückselig ist, wer in der Armut traurig sein Dasein verbirgt, denn eines Gastfreunds Angesicht flieht alle Welt, und einen Tag nur lächelt ihm, sagt man der Freund, so stirb denn mit den deinen, einmal stirbst du doch, sei deiner wackeren Ahnenschaft Greis eingedenk, wer wider Götterschickung anzukämpfen wagt, mutvoll ist der, doch töricht ist ein solcher Mut, denn das Verhängnis ändert nie ein Sterblicher. Der Chor. Wär itzo groß wie vormals dieses armes Kraft, dann würde, wer dich höhnte, leicht gebändiget. Nun aber sind wir nichtig, überdenke denn, wie du das Unglück wenden magst. Amphitryon. Lykos kehrt zurück. Amphitryon. Nicht Feigheit und nicht Lebenslieb hält mich zurück vom Tode, nur erretten wollt ich meinem Sohn die Kinder, doch ich wollte das Unmögliche, wohlan. Es beut mein Nacken sich, Fürst, deinem Schwert, durchstoß, ermorde, stürze mich vom Fels hinab, nur diese einzige Bitte wird uns noch erhört. Wirk vor den Kindern mich und die Unglückliche, auf Megara deutend, daß nicht, unselger Anblick, ich die Kleinen schau im Todeskampf, anrufend ihrer Mutter Schutz und ihres Vaters Vater, sonst, was dir gefällt, tu, denn dem Tode widerstehen wir Schwache nicht. Megara, ich flehe mit ihm, Gnade fügt zu Gnad hinzu, auf daß du einziger beiden ein Wohltäter seist. Lass mich die Kinder schmücken mit dem Todesschmuck, den Palast öffnend, den man itzo uns verschleust, daß sie doch dies erlangen aus dem Vaterhaus. Lykos. So sei es, öffnet, Sklaven, des Palastes Tor, und schmücket ihr euch drinnen, Kleider neid ich nicht, doch habt ihr nun die Schmuckgewänder angelegt, dann komm ich, euch zu senken in der Erde Schoß. Er geht. Megara, o Kinder, folgt der Mutter unglückselgem Fuß zum väterlichen Wohnsitz, wo nun andere regieren, nur der Name noch blieb uns zurück. Amphitryon, o Zeus, so warst vergebens du mein Brautgenoss, und dich vergebens pries man ob dem neuen Sohn, denn minder als wir hofften, stehst du Freunden bei, und ich, ein Mensch, bin wackrer als der große Gott, denn ich verriet nicht das herakliche Geschlecht. Du aber, Frauen zu täuschen, im Verborgnen kühn der fremder Botschaft unvergönnte Lust erschlich, du eilest nicht kühn deiner Freunde Schutz herbei, ein unbedachter oder ungerechter Gott. Sie gehen mit den Kindern in den Palast. Der Chor. Erste Strophe. Andere feiern glücklichen Liedern Phoibos Apollon, der süß lautenden Zitterklang weckt mit goldenen Plektrons Schlag. Ich aber will ihm, der hinab in Schatten der Erde ging, nenn ich des Zeus entsprossenen ihn oder amphitryonisch, Kränzen tapferes Strebens Gefahr mit tönendem Lobgesang. Denn großmütiger Tatenpreis ist die Zierde der Menschen. Erst nun reinigt Herakles Zeus Berghain von dem Löwen, da umhüllt ihn die gelbe Haut des Tiers und der grause Schlund hing vom blonden Gelocke. Gegenstrophe. Auch bergschweifende Wilde zwang der Kentaurengeschlecht er einst hinwürgend mit fliegendem, blutgem Bogen geschoss die Schar. Anschaut es Peneios, der schön erflutet und weiter fruchtleerer gefüllte Flächen des Pelion-Felsentale, Schautens und homolische Klüft, allwo Fichten entreißend der Erd, hinab in Thessaliens Auen verwüstend sie sprengten. Die goldhauptige Flur verwüstren auch, die gefleckte Hindin tötete Zeus Sohn sie, der Göttin von Eunoe, der wildwürgenden Wonne. Zweite Strophe. Auch den Wagen erlangt er, und dem Zaum zwängt er die Rosse, Diomeds, die zaumlos wüteten einst an der mordenden Krippe, mit blutbesprütztem Rachen, froh erharrend dargebrachte Menschenopfer und hin über Silberflut des Hebros führte den Raub er des Eurystheus Gebote folgsam. Durch des Pelion Wand brach den Berg Strömen er ein Tor, und den fremden Erwürger Kyknos schlug er in Amphanaias unwirtbaren Öden. Gegenstrophe. Auch zu singenden Jungfrauen entwallt einst er gen Abend goldlaubigen Bäumen mit tapferer Hand zu entpflücken die Äpfel und traf den gelben Drachen, der in unnahbaren Ringen sie umringte. Des Meers tiefe Busen auch durchdrang er unverzagt und schuf mehr Stille der Männer rudern. Und die himmlischen Höhen fast herkulische Gewalt, als er nahte dem Atlas und erhielt die gestirneten Göttersitze mit Mannskraft. Dritte Strophe. Zum rosttummelnden Amazonenheer auch ging er am viel durchströmten Mäotersee, durch Euxeinos Wogen, wen nicht aus ganz Griechenland sammelnd zu dem Freundesheer, der tapfern Jungfrau Verderb, als er ihrem Goldgewand den Gürtel zu entreißen kam und des barbaren Mädchens schönen Raub empfing Hellas darauf und ihn ward Mykene. Den vielwürgenden Lernas tausendköpfigen Hund tilgt er mit Feuer den Drachen und benetzte die Pfeile des dreileibigen Hirtentod im Eiland Eritrea. Gegenstrophe. Auch manch andern Zugs Ehre schmücket ihn, doch endlich zum vielbeweinten Ziel seiner Mühn schifft er hin, dem Hades zu enden hier, armer, die Tage, denn heim kam er nicht, nun ist das Haus Freunde leer und der Kinder Lebenspfad, der nimmer kehrt, es endiget ihn Charons Nachen gottlos, rechtlos. Doch auf dich blickt hoffend, Alter, des fernen Stamm hin, wenn ein kräftiger Jüngling, ich noch schwänge den Kriegsspeer samt den Jugendgenossen, dann beschirmte die Kleinen meine Kraft, doch es schwand dahin die glückselige Jugend, aber es nahen schon die Unseligen her in dem Totengewand, Herakles Geschlecht, der berühmt war einst, da er lebt, und es kommt sein treues Gemahl. Hinziehend wie Ross an des Jochs Seite sie und Herakles Greisenerzeuger. O ich Unglücklicher, ich vermag nicht mehr der erstorbenen Blick hinströmende Tränen zu hemmen. Megara, Amphitryon und die Kinder kommen aus dem Palaste zurück. Der Chor. Megara, auf, Priester, auf, Erwürger der Unglücklichen, und wer mein armes Leben mörderisch bedroht, bereit sind eure Opfer, nehmt und tötet sie. O Kinder, eine traurige Genossenschaft, so Greis und Kinder und die Mutter fortgeführt, o mein Verhängnis und der Söhn unglückliches Geschick, die nun zum letzten Mal mein Auge sieht. Ich gab euch Leben und dem Feind erzog ich euch zum Hohn, zum Spielwerk, zum Verderben, wehe mir! Wie schwinden so unrühmlich schöne Hoffnungen, die eures Vaters Rede mich einst hoffen ließ. Dir, Sohn, verhieß der tote Vater Argolis. Im Haus eures Teus solltest du einst hausen, Kind, beherrschend das gesegnete Pelaskerland. Die Haut des grimmigen Löwen warf er dir ums Haupt oftmals, womit er selber sich bewappnete. Du aber warst des wagenkundigen Thebens Herr, das einst ihr Erbteil deine Mutter dir verlieh, wie ich so oft den Vater überredete. In deine Rechte gab er wieder Feindestrotz Kind seine Keule, Dädalos trug voll Geschenk, und dir gelobt er, welche mit ferntreffendem Geschoss er einst verödet hat, Echalia. So schmückte die drei Söhne mit dreifachem Reich der Vater, hohen Sinnes ob der Tapferkeit. Ich aber wählt im Geiste schon die edelsten Jungfrauen zu euren Bräuten im Athenerland, Lakedämon, Theben, um mit sicheren Tauen euch die Schiff im Port des Glückes zu befestigen. Dahin ist alles, das verwandelte Geschick gibt zu Verlobten euch die Todesgöttinnen. Ich geb ihr Armen statt des Bades Tränen euch, und deines Vaters Vater führt zum Hochzeitmahl Gott Aidoneus des Herakles Schwäher her. Weh, weh mir, wen von euch zuerst und wen zuletzt drück ich an diesen Busen, wen umfasst mein Arm, wen küsst die Mutter, gleich der gelb geflügelten Bien auf der Flur, wie sammel ich alle Klagen auf in ein untröstliches, tränenvolles Trauerlied? O Liebster, wenn man einen Laut der Sterblichen vernimmt im Hades, dann, Herakles, ruf ich dir's, Dein Vater stirbt und deine Kinder und dein Weib, das deinetwegen alles Volk glückselig pries. Errett uns, komm, dein Schatten nur erscheine mir, denn du genügest, wenn du uns zur Seite stehst, dahin zu schmettern deiner Söhn unedlen Feind. Amphitryon. Erflehe du der Todesgötter Gunst, o Weib, ich aber strecke Zeus zu dir die Hand empor, dich rufend, dass du diese Kinder, wenn du willst, zu schützen eilest, ehe du nichts mehr vermagst. Jedoch schon oft beschworen hab ich dich umsonst. Tod will, so scheint es, des Geschicks Notwendigkeit. Drum auf, ihr Greise, schnell entfleucht das Leben uns, darum durchlebt die Zeiten auf das Fröhlichste, von Sonnenaufgang bis zur Nacht nie kummervoll, Hoffnungen zu bewahren, weiß niemals die Zeit, um ihre Werke nur besorgt entflattert sie. Seht mich, der groß war ehmals vor den Sterblichen, ruhmvolles endend, alles rafft wie Himmel an den Vogel, das Geschick an einem Tag hinweg. Reichtumes Füll und Ehre, welchem Sterblichen war sie gewiss je. Lebet wohl, denn euren Freund habt ihr, Genossen, nun zum letzten Mal gesehen. Herkules tritt auf. Megara. Ach, Greis, erblick ich den Geliebten, sage mir. Amphitryon. Ich weiß nicht, Tochter, sprachlos starrt die Zunge auch mir. Megara. Er ist es, der ins Schattenreich hinunterstieg, wenn wir nicht Traumgebilde sehen im Licht des Tags. Was sag ich, was deucht meiner Todesangst ein Traum? Nein, nicht ein anderer ist es als dein Sohn, o Greis. Hieher, o Kinder, hängt euch an des Vaters Kleid, kommt, eilet, lasst ihn nicht hinweg. Dem Retter Zeus, o Kinder, gleicht er, welcher uns hülfreich erschien. Herkules. O heil dir, Haus und meines Herz Vorhallen, heil, ein froher Anblick, nun ich aufstieg an das Licht. Doch was ist dies? Die Kinder stehen am Palast in Totenkleider, allesamt das Haupt gehüllt, und mein Gemahl auch seh ich in dem Männerschwarm, und meinen Vater, der ein Missgeschick beweint. Wohl, lass uns forschend treten zu den Trauernden. Weib, welch Geschick traf unerwartet unser Haus? Amphitryon. O liebster aller Menschen, Stern in meiner Nacht, du bist gerettet, kamest noch zu rechter Zeit? Herkules. Was sagst du, welchen Aufruhr find ich, Vater, hier? Megara. Wir sind verloren. O vergib, Greis, wenn ich dir das Wort entrissen, welches dir zu sagen ziemt. Wir Frauen sind weichmütiger als ein Männerherz, und meine Kinder starben, und ich war dahin. Herkules. Apollon, wie beginnet diese Rede mir? Megara. Tod traf die Brüder und des Vaters graues Haupt. Herkules. Wie? Was begann er, oder traf ihn feindes Speer? Megara. Lykos, der edle Theberfürst, erwürgte sie. Herkules. In offner Feldschlacht kämpfend, oder durch Verrat? Megara. Aufruhr hat Kadmos Siebentor ihm aufgetan. Herkules. Doch was erschreckt itzt, Megara, dich und den Greis? Megara. Ermorden will er Vater, Kinder und Gemahl. Herkules. Wie? Was besorgt er von verlassener Kinder Schar? Megara, sie möchten einst vergelten Kreons blut'gen Tod. Herkules, was soll auch der gewandte Schmuck, der Tote ziemt? Megara, die Totenkleider haben wir schon angelegt. Herkules, und fürchtet Mörderhände? Weh mir, welch Geschick! Megara, kein Freund erschien ja, und du starbest, hörten wir. Herkules, wie kam in eure Herzen der mutlose Wahn? Megara, Eurystheus, Herold, hatten es verkündiget. Herkules, und was verließt ihr meinen Herd und dieses Haus? Megara, Gewalt entriss den Vater seiner Lagerstadt. Herkules, verbot die Scham nicht, Greise zu beleidigen? Megara, Scham wohnet fern von jener Göttin. Herkules, also weicht, wann wir die Heimat lassen, auch der Freund hinweg? Megara, ach, welche Freund hat wohl der Unglückselige? Herkules, die Minyr-Schlachten, die ich schlug, vergaßen sie? Megara, freundlos, ich sag es noch einmal, ist Missgeschick. Herkules, reißt ihr die Totenschleier nicht euch vom Gelock und hebt zum Licht der unterirdischen Dunkelheit holdselgem Wechsel wiederum die Blick empor? Ich selber, da es meiner Hand all hier bedarf, geh hin zuerst und schmettre nieder den Palast der neuen Herrscher, und den Hunden werf ich vor das Frevlerhaupt. Auch wen ich im Kadmeervolk Verräter finde, der von mir Wohltat empfing, die sieggewohnte Waffe soll ihn bändigen, andere verderbend mit geflügeltem Geschoss füll ich mit Blut erwürgter rings Ismenos Strom und Dirkas Quelle, die kristallhell flutende. Denn wem soll ich ein Retter sein als dem Gemahl, den Söhnen, dem Erzeuger? Weh dir, Heldenruhm, fruchtlos vollbracht ich andern Streit denn diesen je. Ich muß um meine Söhne, wie sie einst um mich, dem Tode trotzen, denn was sagt ich Schönes wohl, wenn ich die Hüder und den Leut zwar überwand, gesendet von Eurystheus, aber mein Geschlecht verließ in Todesnöten, nicht mehr Herkules, der Sieg gekrönte, würd ich wie zuvor genannt. Der Chor. Gerechtigkeit ruft Väter zu der Kinderschutz und der bejahrten Eltern und der Gattin auf. Amphitryon, dir steht es schön an, Freunden Freund zu sein, o Sohn, und Feinden furchtbar, aber eile nicht so sehr. Herkules, wie, Vater, wär ich schneller, denn die Sache erheischt? Amphitryon, viel Arme, die sich reich bedünken, wenn du ihr großsprechend Wort hörst, helfen dem Euböon, so wie sie Aufruhr und der Stadt Unglück erregt, vom Raub des anderen lebend, denn nichts hat daheim zurückgelassen, Schwelgerei und Müßiggang. Man sah dich, als du kamest, darum hüte dich, dass nicht du ungeahnet fällst im Feindesschwarm. Herkules, mich kümmert's nicht, ob mich die ganze Stadt erblickt. Ich sah aus schlimmer Gegend einen Vogel jüngst anfliegen, vorbedeutend häusliche Gefahr. Darum nur kam ich heimlich in die Theberstadt. Amphitryon, tritt glücklich her denn und begrüße deinen Herd und lass dein Auge väterliche Götter schauen. Er selber kommt ja, welcher Söhne dir und Weib fortreißen, würgen und auch mich hinschlachten will. Hier harrend magst du alles tun, was dir gefällt, und Sicherheit gewinnst du und erschütterst nicht die Vaterstadt, eh glücklich du dein Werk vollbracht. Herkules, so sei es, denn du sprachest wohl. Ich geh ins Haus, von sonnelosen Tiefen spät zurückgekehrt, Plutons und Persephassas will ich nicht verziehen, die häuslichen Schutzgötter zu begrüßen. Amphitryon, so stiegst du wahrhaft in des Hades Sitz hinab? Herkules, und führte das dreiköpfige Untier ans Licht. Amphitryon, ob siegend oder ein Geschenk Persephones? Herkules, ob siegend, heilige Fest, auch sah ich glücklicher. Amphitryon, empfing Eurystheus jenes Ungeheuer schon? Herkules, Demeters Hain umschließt es in Hermione. Amphitryon, weiß Argos Herrscher, dass du aufstiegst an das Licht? Herkules, nein, heimgekommen ordnet ich erst gern mein Haus. Amphitryon, wie bliebst du aber solche Zeit im Schattenland? Herkules, Theseus heraufzuführen, weilt ich länger dort. Amphitryon, und wo ist Theseus? Ging er in sein Vaterreich? Herkules, gen Attika, froh fliehend aus der Unterwelt. Doch, Kinder, auf, folgt eurem Vater in das Haus. Schöner ist der Einzug als der Ausgang. Wohlgemut seid denn, und schwimmen Tränen nicht mehr euer Blick. Du auch, o Gattin, sammle wieder dein Gemüt und lass von Furcht ab. Warum hältst du mein Gewand? Nicht Flügel hab ich und entflieh euch Lieben nicht. Amphitryon, sie weichen nicht, Sohn, fester hangen sie an dir, nun ihr erscheinet in der äußersten Gefahr. Herkules, so fass ich denn und führe sie, gleich wie ein Schiff die Nachen fortzeucht. Könnt auch ihre Zärtlichkeit mein Herz verschmähen? Menschliches fühlt jeder Mensch, und ihr Geschlecht ist teuer edlen Sterblichen und Namenlosen. Jenen hebt Reichtum empor, dem mangelt er, doch Kindeslieb hegt jede Brust. Er geht mit Megara, den Kindern und Amphitryon ins Haus. Der Chor. Strophe. Jugend ist anmutige Last, aber das Alter drücket schwer, wie ein ätnäischer Fels auf den Häuptern alt stets und umhüllt mit Dunkel mir den Blick der Augen, werde mir Asiater Herrschaft nimmer zuteil und Reichtum, nicht goldesvoll sei die Wohnung, ist Jugend der teure Preis. Das schönste Gut sie im Reichtum, das schönste in Dürftigkeit auch. Doch das traurende, tödliche Alter hass ich, in die Flut hinab stürz es, nie zu der sterblichen Häusern, nie zu den Städten nahen mußt es, sondern in Äthers Höhen stets auf Flügeln enteilen. Gegenstrophe. Lenket ihr weiß unser Geschick, Götter, und lohnt den Menschen, doppelt gewährt jugendlich Glück uns, ein helles Merkzeichen der Tugend, wem sie ward, daß er den Tod nicht schauend zwiefache Bahnen der fernblickenden Sonne wandle Unedlen aber verhänget ein einfaches Lebensziel, so würden die Bösewichter und die Wackern leichtlich erkannt, wie durch Nachtgewölke dem Meerschiffer glänzet der Sterne Zahl. Keine göttliche Grenze trennt Edle jetzt von Entarteten, nein, in leeren Umkreisungen mehrt nur Schätze das Leben. Zweite Strophe. Nie wäre mir holde Gemeinschaft der Helikoniden Anmut umflossener Chor, nahen mir Musenverächter nie und sei stets mir die Stirn umkränzet, ob im Silberhaare noch tönt in die Lüft unser Gesang. Von Herakles und von Sieg tönt noch immer das Lied mir beim weinspendenden Bromios und bei siebengesaiteten Zittern und Libyerflöten. Nie flieh ich die Musen, die mich ihrer Tänze gewürdigt. Gegenstrophe. Päanen singt delische Jungfrauen ihr um die Altäre Latos, unsterblichem Sohn, kreisend hin den lieblichen Chor. Doch ich stimme Päane dir an, wie ein Schwan, ein alter Sänger mit dem weißlockigen Haupt. O Herakles, der du schön dich beugst, unseren Hymnen, Zeus Erzeugter, die herrliche Geburt hast du verdunkelt und gabst nach Mühen ein sturmlos Glück endigend allem Volk die Schrecknisse der Tierbrut.